Deutschlandfunk. Milestones. Jazzklassiker. Bis heute hat sich der Multiinstrumentalist Joe Lovano seine Vielseitigkeit bewahrt. All die großen Ensembles, in denen er mitwirkte, hatten einen Bandsound. Beziehungen machen die Musik groß, sagt Lovano. Wir sind uns einander sehr bewusst, wenn wir Musik machen. Die Rhythmussektion probt bei ihm nicht, so bleibt die Musik frisch. Spontaneität durch Tempo lautet seine Devise. Immer noch stellt er sich gerne neuen Herausforderungen, während Joe Lovano als besonderer Gast mit der Pianistin und Sängerin Diana Krall tourt, macht er gleichzeitig Alben, die alles andere als moderner Mainstream sind. Wie etwa das aktuelle Album Trio Tapestry mit der Pianistin Marilyn Crispell oder demnächst mit dem Marcin Wasilewski Trio. Willkommen zu den Milestones, Klassiker der Jazzgeschichte. Dazu begrüßt sie Karl Lippegaus, der drei Alben von Joe Lovano für diese Sendung ausgewählt hat. Sounds of Joy von 1991, Trio Fascination Edition 1 von 1997 und als drittes die zweite Folge der Trio Fascination Serie, Flights of Fancy, ein Album aus dem Jahr 2001. Joe Lovano liebt den ganzen Jazz. Er hat eine besondere Schwäche für Freigeister. Und natürlich mag er besonders die Musik der großen Saxophonisten. Ob Lester Young, Coleman Hawkins oder John Coltrane fürs Tenor, Ornette Coleman fürs Altsaxophon oder Steve Lacy mit seinem Sopransaxophon. Zudem ist Joe ein mehr als passabler Klarinettist. In den letzten 15 Jahren hat der besondere Klang des ungarischen Instruments Tarogato in seinem Instrumentarium Platz gefunden. Das von ihm selbst gewählte Thema unserer Milestones-Sendung heißt Trios. When you play with just three personalities, it doesn't matter the instrumentation. Wir spielen zusammen, drei Individuen. Die Instrumentierung spielt keine Rolle. Es ist die Art, wie die Leute interagieren, wie sie aufeinander hören, sodass sich ein Dreieck mit einem Fokus ergibt. Aus diesem Grund sind Klaviertrios so stark wie das von Bill Evans oder Oscar Peterson oder Ahmad Jamal. Diese Trios haben wirklich mein Spiel geprägt, als ich aufwuchs und sie hörte. Auf den frühen Miles Davis-Alben gab es ebenfalls viele Trio-Momente, angefangen mit dem Album Dig oder als er mit Thelonious Monk arbeitete und der sein Solo nicht begleitete. Da hörte man Miles zusammen mit dem Kontrabass und dem Schlagzeug. Seine Gruppe mit John Coltrane und danach das Quintett mit Wayne Shorter haben viele Trio-Momente. Dann gab es ein Trio von Sonny Rollins oder von Jimmy Giuffre. Und als ich denen lauschte, wurde es Teil meiner Hörerfahrung. Als ich dann ein paar Dinge selber unternahm, war dieser Fokus da. Then when I started to do some things with some folks, that focus was there. My first trio recording. Meine erste Trio-Aufnahme war die für Anja Records. Sie heißt The Sounds of Joy. Anthony Cox war der Bassist und hinzu kam der erstaunlichste Drummer, der mir je über den Weg gelaufen ist, Ed Blackwell. Das war 1981, vor meiner Blue Note-Periode, die 1991 begann. 1990, 91. Das Saxophon ist Teil meines Lebens seit dem ersten Tag, sagt Joe Lovano, Jahrgang 1952. Und tatsächlich, auf dem Album Tenor Legacy gibt es im Booklet hinten ein Foto, das der Vater geschossen hat, der mal einer von Clevelands gefragtesten Jazz-Saxophonisten war. Auf diesem Foto sehen wir Joe als Baby, 2 Monate alt, in den Armen seiner Mutter. Und sie hält ein Altsaxophon, das ihrem Mann gehört, der noch einen Tagesjob hatte als Friseur. Saxophon spielen ist für Joe Lovano wie nach Hause kommen. Er liebt die alten Gene Ammons-Platten, wo 4 oder 5 Saxophonisten sich abwechselten. Fragen Sie Joe nach seinen Lieblingssaxophonisten, nennt er ihnen womöglich sofort 5 Dutzend Namen. Seine Musik ist allen Giganten des Saxophons gewidmet, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 1974 machte er seine erste eigene Schallplatte, Aphrodisia hieß sie, mit Lonnie Smith an der Orgel. In den USA hat Joe jedoch erst in den 90er Jahren seinen wirklichen Durchbruch erlebt, als er in einer Band mit dem Gitarristen John Scofield auftrat. Lovano ist so entspannt und so easygoing, dass es ansteckend wirkt, schreibt sehr treffend Michael Cuscuna über ihn. Lovano ist ein Multi-Instrumentalist par excellence und hatte schon als 7-Jähriger sein eigenes Schlagzeugset. Das Album Sounds of Joy dokumentiert das erste Mal, als der 39-Jährige in der kargen Besetzung nur mit Kontrabass und Schlagzeug ein ganzes Album einspielte. Joe Lovano studierte 1971 bei dem Vibraphonisten Gary Burton an der Berklee School of Music in Boston. Mitte der 70er zog er um nach New York, sammelte Erfahrungen in den Orgelkombos von Lonnie Smith und Jack McDuff. Man konnte ihn dann erleben in den Big Bands von Woody Herman, von Thad Jones und Mel Lewis oder mit Charlie Haydens Liberation Music Orchestra. Er war mit dem Gitarristen Bill Frisell für den einzigartigen Sound des Paul Motion Trios mitverantwortlich. Diese Zusammenarbeit mit Motion begann 1981. Wie überall zu lesen ist, war Joes Vater Tony Lovano, genannt Big T, jemand, der nachts in den lokalen Clubs in Cleveland Saxophon spielte. Diese Passion übertrug sich auf den Sohn. Joes Interesse am Instrument kam, als er seinen Vater üben hörte. Tony nahm ihn mit zu den Jam Sessions, wo er mit sehr erfahrenen Leuten das Improvisieren on the job lernen konnte. Tony Big T Lovano ist 1987 viel zu früh gestorben. And then within my Blue Note catalog, I did a trio record called Trio Fascination. In meiner Zeit bei Blue Note Records nahm ich das Album Trio Fascination One auf mit Dave Holland und Elvin Jones. Eine unglaubliche Session. 1974 hatte ich als 22-Jähriger zum ersten Mal mit Elvin gejammt in einem Club in Cleveland, dem Smiling Dog. So heißt auch eines meiner Stücke auf dem Album Trio Tapestry. In den 80er Jahren begann ich mehr mit Elvin Jones zu arbeiten. Die Bläser seiner Band, die sich Jazz Machine nannte, waren Pat LaBarbera und Sonny Fortune. Mich rief er an, wenn einer von ihnen verhindert war. 1987 war ich dann mit Elvin Jones 9 Wochen auf Tournee durch Europa im Quartett. Ich hatte also eine ziemlich lange Beziehung zu ihm über die Jahre. Ihn dabei zu haben mit dem unglaublichen Dave Holland am Bass. Das Trio machte eine Musik, die Magie hatte. Wir brauchten fast keinen zweiten Anlauf. Die Stücke sind nahezu alle First Takes. Es gab auch immer nur eine Version. Ich habe gar keine Reste von dieser Session. Alles ergab sich in Echtzeit und es trat wunderbar hervor. We recorded in real time in the studio. The music just unfolded so beautiful. Thank you. Joe Lovano ist seit langem ein sehr gefragter Jazzpädagoge in den USA. Alle Universitäten bieten inzwischen Jazzprogramme an und das spielerische Niveau sei enorm gestiegen, sagt er. Aber ob aus ihnen auch viele große Individualisten hervorgehen, das bleibe abzuwarten. Spontan sein, aber fokussiert, fordert Lovano und zitiert gerne Sonny Rollins, der seine Platten einmal verglich mit »Landmarks Along the Way«. Die Musik von Lovano hat über die Jahre viele Formate angenommen, von dem berühmten Duo mit Hank Jones bis zu Grammy-gekrönten Orchestereinspielungen wie dem Album 52nd Street Theme. Doch sein Spiel mit der Transparenz zu hören, die durch Kontrabass und Schlagzeug mit dem Saxophon entstehen, lässt ganz besondere Einblicke zu. Und das ist unser Thema heute in den Milestones, die Trios. Den britischen Bassisten Dave Holland kannte Lovano, der seine Künstlerexistenz als einen Selbstfindungsprozess bezeichnet und das Trio-Spiel als Work in Progress. Holland also kannte er aus den Loft-Sessions bei Sam Rivers in New York. Elvin Jones, dem legendären Coltrane-Drummer, war er schon in den 70er Jahren in Cleveland über den Weg gelaufen. Als er Elvin für sein Blue Note-Trio-Album einlud, sagte dieser, okay, ja, mit einer Bedingung, don't mess me up, bring mich nicht durcheinander. Thank you. I followed that up with a trio Fascination Volume 2 called Flights of Fancy. Ich setzte die Sache fort mit einem Album, das Trio Fascination Volume 2 hieß, im Obertitel Flights of Fancy. Das war eine Produktion für Bruce Lumpel, seinerzeit der Chef von Blue Note Records. Eines Tages traf ich Bruce zum Lunch und erzählte ihm, dass ich eine weitere Trio-Platte machen wollte, aber nicht mit derselben Besetzung. Meine Idee war, in verschiedenen Trios zu agieren. Einmal mit meiner Working Group, Idris Muhammad an den Drums und Cameron Brown am Bass. Wir waren schon ein paar Jahre als Trio unterwegs. Das war also das Kerntrio. Dann wollte ich aber auch was mit Toots Thielemans und Kenny Werner machen, die viel im Duett arbeiteten. Es war eine tolle Erfahrung mit Toots und Kenny. Es klang sehr schön, geradezu majestätisch. Toots und sein gleichzeitiges Phrasieren und Singen und Kennys Klavier, das wurde auch eines dieser Trios. Als ich Bruce bei diesem Essen meine Idee unterbreitete, wollte er mir nicht glauben. Er war aber neugierig, was das wohl werden könnte. Er gab mir grünes Licht für das Studio-Date mit Flights of Fancy. So he gave me a green light, you know, to do that date, Flights of Fancy. starting to tour when I played with the Woody Herman Band in the late 70s, my first time to play in Europe, you know, in 1977. Als ich zum ersten Mal mit der Woody Herman Band arbeitete, war ich gerade in New York eingetroffen. Das war 1977. Da fing ich an, bei unseren Reisen um die Welt Instrumente zu kaufen. Die Gongs, die ich jetzt auf Trio Tapestry einsetze, kommen aus China und wurden eine regelrechte Passion für mich. Seit Jahren hängen sie bei mir im Studio herum und wenn ich Saxophon übe, lasse ich sie manchmal dazu vibrieren und widerhallen. Eines Tages begann ich das bewusster zu hören, diese Obertöne und Untertöne, während ich auf meinem Horn blies. Ich habe sie dann mit einem Paukenklöppel angeschlagen und ausgehend von einem Ton darüber improvisiert. Daraus ergab sich ein ganzes Konzept, das ich über die Jahre dokumentiert habe. Das waren die Milestones, Klassiker der Jazzgeschichte hier im Deutschlandfunk. Heute hörten Sie Ausschnitte aus drei Alben von Joe Lovano: Sounds of Joy, Trio Fascination 1 und Trio Fascination 2 Flights of Fancy, vorgestellt von Karl Lippegaus. Die Redaktion hatte Harald Rehmann. Schon am kommenden Dienstag, dem 24. September, gibt es in Jazz Live ein Wiederhören mit Joe Lovano, dann mit seinem großartigen aktuellen Trio in einem Konzertmitschnitt des Deutschlandfunks vom diesjährigen Jazzfest Bonn. Thank you.